Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 2, 2018, Episode 552, Winter ist schön. Ja, das neue Jahr gut gestartet. Das hoffe ich doch zumindest. Ja, ich habe was ganz vergessen, denn letztes Jahr noch, und zwar am 24., ja, so unglaublich, habe ich ja tatsächlich ein kleines How-To veröffentlicht. Ja, nicht How-To, gell? Und zwar zu dem Thema Cool Retro Term. Das ist so eine Terminal Software für Linux, die bringt so dieses CRT-Monitor-Feeling rüber. Ja, also so wie es damals eben früher an diesen normalen Röhrenmonitoren ausgesehen hat, so ja, mit den, auch mit den Bildstörungen, das alles kann man emulieren, so die Bildstörungen sogar, so unfassbar, ja. Aber das hat was. Das Nachleuchten des Displays beim Schreiben zum Beispiel, das ist etwas, was die Leute, die früher an einem Grünmonitor zum Beispiel gearbeitet haben, da noch zu gut kennen. Und jedenfalls dieses cool Retro-Term, das emuliert das Ganze. Es gibt verschiedene Einstellungsmodi, sodass man IBM-PC bis zum Commodore PET-Computer eben hier simulieren kann auf dem Bildschirm im Terminal. Das Problem ist nur, das Binary hat bei mir nicht funktioniert. Ich vermute, dass da KDE mit dem neuen Plasma-Desktop seinen Anteil daran hat, dass es nicht mehr so funktioniert hat. Ich habe im Internet tatsächlich nichts gefunden dazu. Ein einziger Twitter-Eintrag habe ich gesehen von jemand, der auch dieses selbe Problem hat. Naja, was macht man dann normalerweise? Richtig, man kompiliert die Sachen selbst und das hat geholfen, nachdem man eben die ganzen Dependencies, also die Abhängigkeiten installiert hat. Oh, ich habe den Artikel verlinkt, da könnt ihr einfach per Copy and Paste das in eure Linux-Konsole übertragen. Einfach das dieses ja, wie sagt man dazu, dieses Paket von GitHub, ja, installieren bzw. klonen und dann einfach dort in dieses Verzeichnis gehen und QMake und Make machen, wenn alle Abhängigkeiten richtig eingegeben wurden, dann funktioniert es auch nach dem kompilieren. Ich mache danach immer noch ein sudo make install und damit wird es auch dann systemweit installiert und funktioniert dann. Ich habe lang rumgemacht, damit ich hätte soll das gleich schon mal am Anfang machen mit diesem Kompilieren. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich da jede Menge Zeit gespart. Aber jetzt auf jeden Fall funktioniert es und wenn ihr auch vielleicht mal Probleme hattet, das zu starten, dieses cool Retro-Term, dann probiert es doch mal so, vielleicht klappt es ja bei euch auch. Artikel ist verlinkt, wie gesagt. So, mein Vorsatz fürs neue Jahr, also persönlich, ja, mehr Gaming. Also nicht, dass ich jetzt zwangsläufig mehr hier über Gaming berichten werde, ja, sondern ich werde einfach mehr spielen. Vermutlich führt das dazu, dass ich auch mehr hier über Spielen, Computerspiele, Videospiele und so weiter erzähle, ja, weil es dann doch einen großen Teil der Woche in Anspruch nimmt, ja, und ich da einfach mehr dann drin bin, ja. Vielleicht macht sich das sogar heute schon bemerkbar. Ich habe immerhin heute vier Gaming-Meldungen drin und das ist ja schon mal was, ne? Dennoch ist nicht geplant, sondern ich selbst will einfach mehr spielen, weil ich bin ein Videospieler, ein Computerspieler, auf jeden Fall. Ja, ich zocke gerne an Konsolen, Computer, ja, eigentlich nur in Emulatoren mehr, weil ich habe schon vor Jahren gesagt, also ich will eigentlich nicht mehr am Computer spielen. Gut, Ausnahmen gibt es natürlich. Ich hatte eine ganze Zeit lang Battlefield 4 gezockt, zwar täglich. Das macht man am Computer. Ja, auch wenn es auf der PS4 gibt, aber das ist einfach was für einen Computer. Nur als es dann abgeflaut ist, habe ich auch keine Lust mehr gehabt, hier ein größeres System da irgendwie wieder zu installieren und abzudaten. Und deswegen spiele ich einfach nur auf der PS4. Und am Computer eigentlich nur noch diese Retro-Games in Emulatoren etc. Oder wenn es eben gar nicht anders geht. Ja, und das habe ich im letzten Jahr sträflich vernachlässigt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen mal abgesehen, als zum Beispiel Uncharted und sowas rauskam, ja, da habe ich das wirklich vernachlässigt. Und das soll ja ein guter Vorsatz sein, aber ist es wirklich gut, wenn man so viel spielt? Ja klar, warum denn nicht? Macht doch Spaß. Ja. Also warum nicht? Ich werde natürlich dann auch mehr Videomaterial posten über die Games, ganz klar. Da gibt es zum Glück bei der PS4 ja eine ganz gute Möglichkeit, die Gaming-Videos praktisch direkt zu posten. Viel Kommentare sind da zwar nicht dann in der Regel, ja, aber ich denke, das ist trotzdem als doch interessant. Ja. Ich gucke zum Beispiel gern auf YouTube und so und auf Twitch Leuten beim Zocken zu, lache mich als manchmal wirklich kaputt und wird das als hin und wieder mal machen, ja, und so Ausschnitte aus dem Gaming-Verlauf dann machen. Was ich übrigens auch vorhab, ist hier, bei mir ist eine Retro-Konsole reingeflogen, ja, die SNES, NES und Master System, also Genesis, Sega Genesis Games spielen kann oder abspielen kann, und da möchte ich, sofern ich einen vernünftigen Video Crabber kriege, ja, dann auch euch mal hierzu ein paar Retro-Spiele als hin und wieder mal zeigen von klassischen Modulen, die ich mir besorge. Ja, das ist ganz lustig, finde ich. Und ich habe das ja schon mal gemacht mit einem Pac-Man-Modul vom Atari VCS 2600. Da habe ich auch mal eine Zeit lang gezockt, ja, und habe das dann einfach mal aufgezeichnet. Und ich finde es einfach schön, die alten Games mal wieder zu sehen und die dann auch auf YouTube eben nochmal hochzuladen. Ja. Warum nicht? Manche Spiele werden einfach nicht alt. Manche Spiele werden einfach erst dann gut, wenn sie alt sind. Ja. Naja. Neverwinter. Das ist allerdings ein hochmodernes Spiel mit einer supermodernen, genialen Grafik. Und da starten ja immer mehr Kampagnen und Kapitel. Ja. Und da wird jetzt am 9. Januar tatsächlich Swords of Chult starten. Ja, wahrscheinlich werden jetzt die Leute anfangen zu diskutieren, wie heißt denn das überhaupt? Ja, also zunächst mal, ich sag Swords, klar, aber es heißt Swords. Die meisten Amerikaner, Engländer sagen Swords of, ja, und dann Kult, Chult, Chult. Ich weiß nicht, ich sag einfach Schuld. Ja. Sollen sich andere Leute darüber ärgern, wie das ausgesprochen wird oder diskutieren, das interessiert mich überhaupt nicht. Denn was mich interessiert ist, wie gut diese Erweiterung sein wird. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das übrigens bei Neverwinter, das ist so ein MMORPG, ist also schwierig, das einzuordnen. Manchmal sind es einfach nur Kampagnen, ja, sind es neue Kapitel, die eingefügt werden, oder ganz neue Patches, die das Spiel auch zum Beispiel im Bootscreen verändern und so weiter, ja. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das überhaupt einschätzen soll, aber am 9. Januar wissen wir dann mehr. Ja. Es wird einige Neuerungen geben in diesem betreffenden Gebiet. Eine ganz neue Aufgabe wird es sein und ich bin sehr gespannt, wie das dann letztendlich aussieht. Also das, was man sieht an Screens zum Beispiel, das wird äußerst interessant werden. Die Grafik ist einfach richtig gut, das muss man richtig so sagen. Wahnsinn. Und wenn ich mir hier das Entwicklerblock angucke von Swords of Chult, da wird einem doch der Mund ziemlich wässrig gemacht. Ja. Und ich kann es kaum abwarten. Das Gebiet allerdings wird für Spieler ab Stufe 70 interessant werden. Also von daher noch schnell den Level erhöhen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen Level 70 erreicht. Allerdings ist das, wie ihr sicherlich wisst, noch nicht Ende der Fahnenstange. Es gibt noch viele Missionen bzw. Gegenden, die man erkunden kann mit Level 70 und braucht dann aber auch entsprechend gute Ausrüstung. Also es ist nicht so, dass dann alles vorbei ist. Und man ist hier maximal aufgepowert. Das schön wäre das, wenn das so wäre, aber dem ist leider nicht so. Und deswegen ist da noch einiges zu tun, bis man dann letztendlich hier loslegen kann. Ja. Ich hoffe, dass ich auch tatsächlich dann, es ist ja schon morgen, am Dienstag, da hoffe ich, dass ich dann morgen auch schon gleich durchgehen kann und in das Gebiet reisen kann sozusagen. Bin mir nicht ganz sicher. Wird dann auch schnell meine Missionen abschließen, meine Quests, die ich noch offen habe, und dann versuchen, dort in dieses Gebiet zu kommen. Ob sich das lohnt, wenn man eben noch nicht voll nicht noch weiter aufgepumpt ist, wird sich dann zeigen. Das kann ziemlich happig werden. Oder ob man da überhaupt hinkommt. Es gibt noch einige Gebiete, die sind für mich gesperrt. Von daher weiß ich das nicht genau. Werden wir sehen, wie das aussieht. Und ja, dann werde ich euch da auch nochmal genauer berichten drüber. Also könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Nächste Woche wird sicherlich darüber auch noch was geben. Also ich wollte es euch aber heute nur schon mal ankündigen, dass am 9. Januar es wieder neu rund geht bei Neverwinter mit diesem neuen Swords of Chult. Ja, was ist eigentlich daran schuld, dass ich jetzt wieder bei MMORPGs gelandet bin? Es ist ja so, dass MMORPGs so ein Genre ist, wo mir nicht immer so liegen. Mein Genre ist ja eher so, dass der 3D-Shooter, wie ich eben schon erwähnt, Battlefield 4 beispielsweise und andere Sachen. Also das ist sowas, was ich mag. Ja. Aber MMOs haben dann auch tatsächlich manchmal eine Art an sich, die mich doch immer wieder mal zum Zocken bringen. Und diesmal war der Auslöser ein ganz ungewöhnlicher Initiator, nämlich eine Anime-Serie. Ist nicht die einzige Anime-Serie, die um MMORPGs handelt, aber die ist ganz, ganz neu und das ist richtig schön. Ich habe den Trailer mal verlinkt. Die Serie nennt sich Recovery of an MMO Junkie. Und wer jetzt denkt, dass das irgendwelche irgendwelche abgehalfterten Jungs sind, die sich da irgendwie einschließen in ihrem Zimmer und dann nicht mehr rausgehen ins Sonnenlicht oder so, falsch. Es geht darum, um eine, ich glaube, Mit-30erin, die keinen Bock mehr hatte auf ihren Job, aufgehört hat zu arbeiten und sich jetzt grundsätzlich nur noch um die Welt in diesem MMO kümmert. Geld hat sie anscheinend genug beiseite gelegt. Ja, cool, ne? Und damit geht es los. Und diese Anime-Serie macht gleich zwei interessante Sachen. Einmal, das ist eine Gamerin, ja. Und zweitens, es zeigt, dass solche Anime-Comedies nicht immer nur mit Kindern oder mit Jugendlichen dargestellt werden müssen, die in der Schule sind, ja, sondern auch mit erwachsenen Charakteren, also die erwachsen in dem Anime sind sozusagen, ne, mit 30erin, das finde ich immer gleich mal ganz, ganz cool sowas, ja, dass es eine erwachsene Frau ist, die sich da in die MMOs findet. Das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen hat mich die Serie gleich angesprochen. Und die spielen dort, dort drin ein Game, das würde ich am liebsten so spielen, wie es dort auch gezeigt wird. Fruit de Mer heißt das. Ja, Früchte des Meeres wohl. Ja, Französisch, Wahnsinn. Und ja, das wäre natürlich das ultimative Spiel, vor allem mit der Grafik. Ist es leider nicht. Anime, MMO-RPGs sind relativ selten. Ja, jedenfalls die guten Umsetzungen sind extrem selten. Und da gibt es auf der PS4 fast gar nichts in der Richtung. Jedenfalls nicht mit Zugang von einem europäischen Markt. Ja. Und deswegen ja, kam ich aber dazu, wieder mal Neverwinter zu nutzen. Und siehe da, das macht ja mal wieder richtig Spaß mit den vielen Neuerungen, die es seitdem gab. Seitdem, dabei ist es noch nicht mal ein paar Monate her, seit ich Neverwinter gezockt habe. Ja. Aber ja, so schnell verliert man dann eben den Kontakt komplett zu einem Game. Jedenfalls, wer sich übrigens dafür interessiert, Neverwinter auf der PS4, dieses MMORPG ist vollkommen kostenlos. Ja, das heißt, ihr könnt es herunterladen kostenlos, ihr könnt es spielen kostenlos. Klar, die wollen natürlich Geld verdienen, deswegen gibt es Ingame-Items, das kennt ihr ja schon. Ja. Die Sache ist aber die, dass ihr wirklich nichts zu kaufen braucht. Ihr müsst wirklich nichts kaufen, ihr könnt das komplette Spiel spielen. Nur müsst ihr euch dann natürlich, müsst euch natürlich klar sein, dass ihr länger braucht als die Leute, die dafür Kohle ausgeben. Ist nun mal so. Wird auch verschrien als Pay to Win. Klar, aber so ist es nun mal. Entweder zahlt man oder man es dauert eben länger. Und ich habe eigentlich anfangen wollen mit Final Fantasy 14. Ich habe das installiert, die Probeversion, und sah dann, dass die Grafik wesentlich schlechter ist als bei Neverwinter. Ja, ich habe mich da durch den großen Namen blenden lassen. Ja, ist wesentlich schlechter als Neverwinter. Das kostet monatlich 12,90 €. Das wäre nicht das Problem. Aber der Anschaffungspreis kostet auch nochmal 44,90 €, wenn man die vernünftige Edition haben will. Mittlerweile dürfte sie auch wieder teurer gewesen sein. Das ist nur ein Angebot. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Also das sieht man, dass das Spiel schon relativ alt ist und wird auch wohl nicht so weiter und so intensiv fortgesetzt oder geändert von dem Erscheinen her. Klar, ich war natürlich nur in dem Stadtgebiet von dieser Probeversion, aber dennoch bin ich dafür nicht bereit, monatlich zu bezahlen und auch nicht da vor allem hier 45 € abzudrücken für das Spiel, schon mal dafür, dass ich monatlich was zahlen muss. Ja, also das finde ich überhaupt nicht so cool. Bei Neverwinter habe ich mir ausgerechnet dann, also wenn ich da ein Jahr VIP-Zugang haben will, also VIP-Zugang kriegt man schon etliches jeden Tag, quasi so ein Schlüssel, ja, das ist ein bisschen kompliziert, ein Schlüssel, wo man eine Box aufschließen kann und dann kann man epische Gegenstände und so weiter finden, ja, noch legendäre, aber das ist nun mal eben dann dasselbe, wie wenn ich monatlich so und so viel zahlen würde, kommt sogar noch etwas günstiger, aber kommt in etwa, ja, hin, also ich hab's ausgerechnet, auf jeden Fall ist es ja ein Jahr bei Final Fantasy 10 ist, glaube ich, 120 €, ja, oder sind sogar 130 €, die man da abdrücken muss dann, ja. Und wenn ich das investiere, an zum Beispiel 12 Monate VIP-Zugang, kriege ich jede Menge Sachen noch zusätzlich und habe dann eben ja, wie eben monatlich bezahlt mit Zusatzsachen, wo ich dann eben spielen kann, schneller vorankomme, etc. Aber wie gesagt, das muss man nicht. Und deswegen fand ich das ganz gut. Ja, und die Anime-Serie, die gucke ich auch gerade noch. Ja, bin noch nicht ganz durch. Geht auch noch nicht, weil das ist so ein Simulcast bei Crunchyroll. Da könnt ihr euch auch mal das angucken. Und ja, finde es ganz, ganz lustig. Ich werde demnächst noch was anderes zocken bei mir, nämlich ein C64-Spiel. Ein neues C64-Spiel. Mhm. Ja, das gibt's noch. Es gibt noch neue Software, die programmiert wird für den C64. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, der 8-Bit-Guy hat mal da zum Beispiel ein neues Game programmiert und auch vermarktet, verkauft. Das könnt ihr bestellen, ganz normal. Und jetzt gibt's noch ein weiteres Spiel hier. Das nennt sich Slipstream. Ja. Das ist so ein 3D-Shoot-Em-Up-Spiel mit Polygongrafik und so. Ja, richtig gut gemacht. Also man muss bedenken, das ist für ein C64, das ist der absolute Hammer, was die da hingekriegt haben. Mit dem C64. Finde ich super cool. Und nicht nur das Spiel gibt es sogar noch für den Plus 4 und für den C16. Commodore Plus 4 und Commodore C16. Wahnsinn, oder? Und das könnt ihr kaufen, richtig kaufen. Könnt ihr, wenn ihr die Download-Version holt, könnt ihr auch selbst bestimmen, wie viel ihr dafür bezahlt. Ja, so sieht's aus. Ja, also hier wird's vorgegeben, 2 Dollar, ne? Also ich würde da fair sein, ein bisschen mehr würde ich vielleicht zahlen, ja, 7 Dollar und so weiter. Und dann könnt ihr euch das Game herunterladen und natürlich dann entweder auf dem C64 spielen. Gibt es ja diese kleinen Floppy-Laufwerke, also die also mit einer SD-Karte funktionieren. So, sehen aus wie so eine kleine 1541 Floppy, ja, Floppy-Laufwerk, aber da kommt eine SD-Karte rein, ja, super witzig. Und die kann man an C64 anschließen. Und dann könnt ihr die Spiele eben vom Internet leicht übertragen auf den C64. Und ich bin begeistert. Ich hätte ja gerne hier diese Box-Version, also die richtig, die mit Datenträgern allem drum und dran. Ja. Was ich noch gucken muss natürlich ist, davon gehe ich aber auch, da steht es auch, dass eben auch eine D64-Disk-Version mit dabei ist. Ja, das ist wichtig, denn die wenigsten haben ja noch ein C64. Die können dann einen C64-Emulator nehmen, auf dem Computer, egal, Linux, Mac, Windows, egal, sogar auf dem Handy, auf Android gibt es etliche C64-Emulatoren. Ja. Können die also, die Leute da das drauf machen, das D64-File und dann eben spielen. Es gibt noch eine Collectors-Edition mit Soundtrack-CD und Stickers, ja, und da ist eben auch eine richtige Floppy-Disk-Version dabei. Die kostet natürlich mehr, das ist klar, aber die Collectors-Edition-Box, die kostet 39 Pfund, ja, also knapp 40 Pfund, ist das natürlich dann dabei. Es gibt auch weitere Abstufungen, ja, zum Beispiel nur die Disc, aber eben die Box nicht und so weiter, sodass ihr dann auswählen könnt, was ihr da gerne haben wollt. Oder ihr ladet euch das Spiel eben herunter für so viel, wie ihr gerne bezahlen wollt, ja, und damit, denke ich, sind dann alle zufrieden. Finde ich ganz, ganz cool, diese Idee hier, zahlen, was man will. Da werde ich aus Absicht genug zahlen, damit es nicht unverschämt ist. Aber wie gesagt, wer sich es jetzt nicht anders leisten kann, der kann es auch für einen Dollar oder für 2 Dollar eben kaufen und bei PayPal kann man bezahlen. Ich finde es super und ich finde es absolut genial, dass es Slipstream dass es als mit Slipstream ein neues Spiel gibt für den C64. Ich hoffe, es gibt in Zukunft noch weitere Games. Diese 3D-Shoot-Em-Up-Games ist nicht ganz so mein Genre, ja, beim C64 gewesen. Da waren es mehr so diese Jump-and-Run-Games. Ja, vielleicht kommt da auch noch was in der Richtung mal. Das wäre schön. Jo, so, jetzt aber mal Thema Gaming beiseite. Was anderes war noch interessant, da habe ich mich auch gefragt, Mensch, was muss eigentlich noch passieren, dass Google mal aufwacht, ja, und wieder in die Realität zurückkommt? Es ist bezeichnend dafür. Es ist kein großes Problem, ja, es ist aber bezeichnend dafür. Da hat so eine Firma eine Idee. Mensch, wir wollen doch fortschrittlich, modern, umweltfreundlich sein, ja. Und wir haben einen riesen Campus. Was machen wir dann? Klar, Fahrräder. Wir stellen Fahrräder zur Verfügung, ne? Ja, klar, es dürfen natürlich keine normalen Fahrräder sein, ne? Es sind, wenn ich das richtig sehe, sind das so, solche Fixies da, ne? Man muss sich ja irgendwie unterscheiden, ne? Dann nimmt man lieber so ein Hipster-Fahrrad statt ein richtiges Fahrrad. Aber egal, wie auch immer, ne? Gut. Dann hat man so ein Fixies, die sind gefährlich genug. Und für im Campus da rumzufahren, für den Googleplex da, ist es ja okay, ist es ja super. Nur da wird Google jetzt mit der Realität konfrontiert. Die Fahrräder werden geklaut. Ja, willkommen in der realen Welt, ja, wo es nicht geht nach schönen, bunten, gekennzeichneten Fahrrädern, ja, die eine neue Ära einläuten. Nein, die Dinger werden geklaut und verkloppt auf eBay oder sonst irgendwo. Ja, das ist die Tatsache. Ne? Ja, 250 Stück werden jede Woche geklaut auf dem Google Campus. Ne? Und das sollte doch eigentlich mal zu denken geben, ja? Dass man ja zwar in einer Welt, in einer, naja, anderen Welt leben kann, aber irgendwo gibt es dann doch so Überschneidungen, wo man sich einfach der Realität stellen muss. Ja? Vielleicht wären eben ungekennzeichnete Räder, also nicht in den Google-Farben lackiert und vielleicht sogar richtig funktionieren nicht so Hipster-Teile. Ja. Und dann hätte das dasselbe bewirkt, nur dass die Leute das vielleicht nicht so ganz ja, verlockend fanden, dass die Dinger zu klauen und die Abnehmer wären wahrscheinlich auch nicht so zahlreich gewesen, aber hier, ne? Oh, ein Original-Google-Fahrrad. Boah, ja, dann wird aber einiges auf den Tisch gelegt, wahrscheinlich für so ein Teil, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es die Dinger sogar irgendwie im Ausland gibt, ja. Also sind auf jeden Fall welche schon aufgetaucht in Mexiko, ja, und so. Ja, interessant, ne? Also das meine ich jetzt, ne? Was Google da mal beherzigen muss, vielleicht auch auf ihre normalen Produkte. Ja? Einfach mal gucken. Hallo, wie ist die Realität? Sind wir noch in Verbindung mit der Realität oder sind wir schon auf Wolke 7? Ja, und hier waren die wohl auf Wolke 7, als sie gedacht hatten, sie könnten einfach so diese gute Idee mit den Fahrrädern so umsetzen, wie sie es gemacht haben. Nein, vielleicht einfach ganz normale Fahrräder in der Minimalausstattung. Ja, dann hätte sich keiner dafür interessiert, weil man die überall kaufen kann, vielleicht für 100 Euro. Ja, fertig. Nee? Es müssten ja spezial lackierte Google-Fahrräder sein. Und selbst wenn diese für 50 Euro gekauft haben, bei den Leuten sind die ein bisschen mehr wert. Für Sammler unbezahlbar. Jo! Oder Sammler, Quatsch, Google-Fans meine ich natürlich. Google-Fanboys. Ne? Amazon plant Werbung 2018 über Amazon Echo. Das dürfte jetzt einige einen Schreck einjagen, ja, und in der Tat habe ich mich da auch schon am Kopf gekratzt, als ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ob Amazon auf die Reaktion der Menschen irgendwie sich da Gedanken drüber gemacht hat, ja, auf die Reaktion, über die Reaktion, ja. Weil das wird einen riesen Shitstorm hervorrufen. Ja. Netzwerkdurchsetzungsgesetz hin oder her, das wird einen Shitstorm geben. So schnell können die Tweets gar nicht gelöscht werden, wie die da fertig gemacht werden damit. denn eins ist ja klar, das ist für viele schon ein ziemlich starker Eingriff, wenn auf einmal Alexa anfängt, zu einer Empfehlung oder zu einer Antwort oder vielleicht sogar noch ungefragt Werbung von sich zu geben. Ja, also ich kann zwar die Überlegung verstehen, dass das normale Menschen eben auch mal tun. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, ja, und dann mache ich die ganze Zeit Werbung für irgendwas, ja, im privaten Leben. Aber das merkt man natürlich so nicht. Und das ist auch nicht meine Absicht. Ja. Aber wenn ich sage zum Beispiel, ach, das und das ist viel besser, das ist doch cool und damit kannst du das und das machen und überhaupt, dann ist das im Prinzip ja schon eine Werbung. Ja, aber stellt euch mal vor, ihr fragt nach dem Wetter, ja, und Amazon sagt euch, dass es gerade eine tolle Wetterstation bei Amazon im Angebot gibt. Ja. Oder ihr fragt, wie lange es mit dem Auto dauert, dort und dorthin zu kommen. Und dann kriegt ihr gesagt, so und so lange. Und ja, es schneit heute. Ja, also dran denken, Winterreifen von bla bla bla. Ja, damit fährt man besonders sicher. Das ist schon Hammer. Ich bin da mal gespannt, wie das die Leute auffassen. Ja. Ich würde es eigentlich erstmal nur ein bisschen nervig finden. Ich würde mich daran gewöhnen, aber erfahrungsgemäß hört bei der Werbung der Spaß auf. Und deswegen denke ich, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben für Amazon, wenn die das tatsächlich machen. 2018 jetzt im Laufe des Jahres soll es jedenfalls soweit sein. Bin mal gespannt. Jo, und im Prinzip sind wir auch am Ende, wie immer, auch dieses Jahr, ja, ein lustiges Video am Schluss. Ich habe gedacht, weil der Name ja Winter ist schön, ja, habe ich gedacht, naja, da könnte ich mal so ein Winter-Fail-Video sehen, aber posten. Ich habe dann aber geguckt und habe gemeint, ach nee, es muss doch nicht schon wieder sein, etwas, wo andere Leute zu Schaden kommen und man sich darüber totlacht. Ne? Ich meine, ja, um Himmels Willen, ich habe nichts wirklich gegen solche Fail-Videos. Ich lache mich also auch kaputt dabei, ja. Jedenfalls bei manchen Sachen, bei einigen, das finde ich dann zunächst mal zu witzig. Aber trotzdem, ich dachte, warum nicht einfach mal was wirklich Witziges? Naja, jedenfalls, wenn ihr Katzen mögt. Katzen finden nämlich den Winter auch schön. Was die dazu alles anstellen, im Schnee und so, ja, dann, das könnt ihr da sehen in dem Video. Zumindest manche Katzen finden den Winter schön. Die Streuner nicht unbedingt, ja, die Armen. Aber die nicht immer draus sein müssen, wenn es dann schneit, die genießen doch den Schnee und tollen da drin herum. Und wie? Ist ja Wahnsinn. Könnt klar meinen, das sind kleine Kinder. Ja. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community zum Video oder in das Diskussionsforum auf YouTube. Genau, dort könnt ihr dann alles loswerden, da freue ich mich immer. Und die Links und Informationen, diesmal besonders wichtig, findet ihr unter wochensicht.vernetcast.com, wochensicht.vernetcast.com, bitte immer in die Mehrzahl denken, vernetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.